Hallo und herzlich willkommen bei Eat, Eat, Eat, dem Mampf-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Heute ein Küchenexperiment. Ich habe mir nämlich ich weiß nicht wie vielen Jahren mal einen Mini-Backofen gekauft, weil ich habe tatsächlich, viele von euch werden das nicht verstehen können, aber ich hatte tatsächlich bisher keinen Backofen. Ich bin die letzten Jahre also wirklich als Backofen-Krüppel durch die Gegend gerannt und war ganz, ganz jämmerlich. Und zur Einweihung heute dieses Backofens mache ich wahrscheinlich das Nerd-Essen schlechthin Toasterwein. Das ist, glaube ich, ich denke, zum Einweihen dieses Backofens genau das Richtige. Und da das Rezept sehr kompliziert ist, könnt ihr an diesem Kochvorgang auch teilhaben. Im Lieferumfang dieses Backofens war enthalten ein Backblech. Das ist das Backblech. Das, wie gesagt, wenn ihr das Rezept nachlesen möchtet auf Videotextseite, egal. Was brauchen wir für dieses Rezept? Das ist ganz schwierig. Das ist auch eines der schwersten Rezepte, das ich beherrsche. Das müsst ihr ganz, ganz deutlich aufpassen, damit ihr auch alles richtig macht. Also haltet Zettel und Stift bereit, damit ihr mitschreiben könnt, dieses wirklich extrem komplizierte Gericht. Wir haben hier zuerst Toastbrot. Das ganz normale weiße Toastbrot. Ja, also das ist halt auch ganz wichtig, dass ihr dieses normale Toastbrot nehmt, dieses weiße, weil ansonsten wird das nichts. Und ich stelle gerade fest, die Toastbrotscheiben sind tatsächlich größer als das Backblech. Wie mache ich das denn jetzt? Ja. Das hatte ich mir auch tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Deswegen nehme ich jetzt ein Messer und schneide das einfach an der Seite mal so ein bisschen weg. So, das ist natürlich extrem praktisch, weil ich dachte, vielleicht kriege ich da 4 so Scheiben von diesem Toastbrot drauf. Ich schneide mal diese Röhrchen hier weg. So, das, ich wohne an einem Fluss, das kriegen nachher die Enten. Oder vielleicht esse ich es auch einfach selber. So, schneide ich das mal eben erst weg. Das hätte ich jetzt also wirklich anders gedacht, dass ich das also eventuell sogar ganz hier drauf kriege. So, jetzt ist es sogar eher noch ein bisschen zu schmal. Also, so geht's. So geht's tatsächlich so. Das sind 2 Scheiben. Jetzt nehme ich nochmal 2 Scheiben. Hier gibt's gar keine Hörnchen, sehe ich gerade. Aber auch da schneide ich jeweils nochmal was weg. So. Und dann geht auch das. So. Und auch da, bei dem 4. schneide ich vorne nochmal was runter. Weiß es nicht, irgendwie. Leute mögen ja oft auch keine Kruste. Vielleicht, wenn ihr einfach die Kruste runterschneidet, geht auch das. Ich frage mich, ob ich da eine Tiefkühlpizza reinkriege, weil irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl das Ding irgendwie 12 Liter Stauraum hat, dass es dann mit so einer Tiefkühlpizza relativ eng werden könnte. So, ja, ich wusste, meine Übungsstunden in Tetris würden sich auszahlen. Leider hat man bei Tetris kein Messer. Das würde einiges echt einfacher machen. So, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das Brot tue ich an die Seite, wo tue ich das Brot so lange hin. Ja, ich brauche später ja sowieso einen Teller. So, hier den Teller, hier die Brotstücke drauf. Das ist dann reserviert für die Vögel. Das kommt jetzt mal hier hin. So, dann habe ich ganz wichtig für dieses Rezept. Brot kommt weg. Ganz wichtig für dieses Rezept ist gekochter Schinken. Ich habe gekauft Delikatesse-Hinterkochschinken. Was ganz wichtig zu beachten ist, dass es auch wirklich Delikatesse ist, denn dann schmeckt es besonders gut. Klammer auf, Delikatesse ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Da kann sonst was drin sein. Ich habe das Zeug schon 30 Jahre lang gegessen. Ich lebe immer noch, wahrscheinlich durch die ganzen Konservierungsstoffe, die ich selber auch konserviere. Nehmen wir mal die Packung auf. So, und dann einfach hier so ein paar Scheiben drauflegen. So, das sieht schon ganz gut aus. Auch das ist irgendwie größer als die Scheiben und als der ganze Platz. Aber dann mache ich mir halt eine Toast Hawaii Pizza. Dann als nächste Zutat ist ganz wichtig Ananas. Und zwar, hier müsst ihr wirklich darauf aufpassen, dass ihr Ananas kauft und nicht Anatrocken. Denn ihr werdet gleich feststellen, warum. Ich mache das auf, da ist so ein Henkel dran. So, zack, und auf die Dose. Und ihr seht jetzt, warum das wichtig ist, dass ihr Ananas kauft. Denn Ananas ist in so einer Flüssigkeit Anna trocken. Die sieht ein bisschen anders aus. Das ist so eine riesige, stachelige Frucht. Ohne Flüssigkeit. Sieht aus wie eine pickelige Banane oder eine Kokosnuss mit Ausschlag. Die Flüssigkeit können wir für dieses Rezept leider nicht verwenden. Das heißt, das müssen wir zwischenlagern. Nämlich hier, ich habe hier extra ein Glas bereitgestellt für die Flüssigkeit und lager die hier zwischen. Man kann aus Ananas aber auch noch ganz viele andere Dinge tun, also auch herstellen. Das geht ganz problemlos und ganz wunderbar. Jetzt müsste ich hier mal eben eine Gabel haben. So, und mit dieser Gabel nehme ich jetzt, also die Ananasse sind schon vorgeschnitten, bei einer trocken muss man die also tatsächlich noch selber schneiden. So, und dann auch jeweils das eben da drauf drapieren, dann ist das besonders lecker. So, genau, so, auch hier eben nur Platz für 4 Stück, mehr kleiner, es ist halt wirklich klein und behelfsmäßig, aber was brauche ich, einen riesigen Backofen, das ist ja dann auch Quatsch. So, dann haben wir das hier mit der Anna trocken hier schon erledigt. Und den Saft, also die Flüssigkeit, kann man jetzt hier lecker trinken. Ich probiere das mal eben. Ja, das ist sehr lecker. Dann als letzte und wichtigste Zutat. Ohne diese Zutat geht eigentlich im Grunde genommen in der modernen Nerdküche gar nichts mehr. Käse. Ihr merkt also, das ganze Essen ist nichts für Veganer oder Vegetarier, sondern hier muss man bereit sein, Opfer zu bringen und auch bereit sein, Tiere zu töten. Und davon nehme ich jetzt auch jeweils 4 Scheiben, also jeweils eine Scheibe für jeden Toast. Das ist also auch ganz einfach. Also Leute, die den Zahlenraum bis 5 beherrschen oder vielleicht sogar bis 10, wenn man sich zweimal davon was macht, die sind auch hiermit nicht überfordert. Dazu braucht man keine Umrechnungstabelle. In Broteinheiten ist das Ganze ungefähr, ja, ich würde mal sagen, Autoreifen. So, dann ist es eigentlich soweit schon fertig. Also wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen müssen. Jetzt öffne ich mal den Backofen. Den Mini-Backofen habe ich nicht vorgeheizt, weil das ist eigentlich Quatsch. Deswegen werde ich das einfach so jetzt da reintun. Ich stelle den Timer auf, ja, ich sag mal so 5 Minuten. Und zwar auf Oberhitze 5 Minuten. Jetzt müsste der eigentlich anspringen. Ja, jetzt geht auch die Heizröhre an. Und jetzt könnt ihr hören, wie das auch klackert und klickert und tickert und tuckert. Das ist nämlich die Küchenuhr, die da dran ist. Das ist so eine Eieruhr dran. Ganz praktisch, total topmodern für jede Nerdküche. Super geeignet. Und rein damit. Und ja, mal gucken, ob das da auch nirgendwo dran kommt. Und ab geht die Luzi. Das Ganze habe ich jetzt erstmal so auf vielleicht 10 Minuten gestellt. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist, beim Toast Hawaii. Ja, auch wenn es jetzt gerade schon so ein bisschen noch klickert und klackert, also die Uhr ist noch nicht ganz abgelaufen, habe ich gedacht, ich nehme es mal raus, weil es roch schon sehr knusprig. Ist auch schon so ein bisschen angeschwärzt. Aber es ist fertig tatsächlich. Also mein Toast Hawaii ist fertig. So. Jetzt muss ich mal eben erst hier... Moment. Jetzt muss ich mal eben erst hier ein Tuch nehmen, weil das natürlich extrem heiß ist. Ist ja klar, ich weiß gar nicht, auf was für eine Temperatur dieses Ding geht. Weil was ein bisschen der Nachteil ist, es hat keine Temperatureinstellung. Das ist der einzige Nachteil. Sondern man muss das also mit so einer Uhr machen und dann hat dann also wirklich sofort so richtige heftige Oberhitze. Ich finde aber, dass das schon echt wirklich lecker aussieht hier. Ich nehme das jetzt hier mal raus. So, Moment. Ich will jetzt natürlich mir nicht die Pfoten verbrennen. Ich bin da so ein bisschen mimimimimi, weil ich habe keinen Bock auf Pfoten verbrennen. Was man, glaube ich, auch verstehen kann. So. Das kommt da oben drauf. Ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, als wenn das Blech jetzt... Ne, das Blech ist gar nicht so heiß. Tatsächlich. Ja, von unten schon. genau, ich mache auch gleich noch ein Foto. Keine Angst. Ich würde das als guten Kauf bezeichnen, weil ich eben, also dieses Ticker nervt natürlich jetzt im Hintergrund, das tut mir wahnsinnig leid, macht auch gleich Ping, aber ich musste das rausnehmen, ha, da ist es schon, und es tickert noch weiter, weiß der Geier warum, wahrscheinlich so das Nachtickern, dass man noch Zeit hat, dahin zu laufen, weil mit dem Ping tatsächlich geht da die Lampe aus und der Strom ist weg. Ich habe es aber jetzt auch ausgeschaltet, komplett. Und jetzt muss einfach nur noch die Uhr ablaufen. Ich finde, das ist eine wirklich schöne Sache, so ein kleiner Backofen. Ich habe da wirklich meine Freude dran. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mampf-Podcast von Nerd wieder. Ich werde das jetzt einfach essen ohne euch, weil ich einfach selbstsüchtig und egoistisch bin. Werde ich jetzt einfach meinen Toast Hawaii ohne euch essen. Ich mache noch ein Foto, keine Angst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wieder, Nerd!